sind unsere aktuellen Themen. Weniger Flüchtlinge in Wietzner Unterkunft, 5 weitere Windräder für Wendenborstel und Derby in Uchte. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Firma EcoJoule will im Windpark Wendenborstel 5 weitere Windräder aufstellen. Der Rat der Gemeinde Steimke hat dem Antrag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Wie die Firma der Verwaltung mitteilte, sei ein emissionsschutzrechtlicher Antrag beim Landkreis Nienburg gestellt worden. EcoJoule verpflichtet sich, die für die Erschließung der 5 Anlagen benötigten gemeindlichen Straßen herzustellen, zu unterhalten und im Anschluss an die Arbeiten wieder zu sanieren. Die 5 Anlagen werden in einem Windpark aufgestellt, der im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises ausgewiesen ist. Vor kurzem berichteten wir von einer Flüchtlingsunterkunft in Wietzen und den dortigen chaotischen Zuständen. Knapp 2 Wochen nach unserer Berichterstattung hat sich einiges verändert. Die Unterkunft wurde gereinigt, 1/3 der Flüchtlinge wurde an anderen Orten untergebracht. 27 Flüchtlinge befinden sich noch in der Gemeinschaftsunterkunft in Wietzen. Diese sollen nun so schnell wie möglich ebenfalls umziehen können, verspricht Samtgemeindebürgermeisterin Dr. Inge Bast-Kämmerer. Die Samtgemeinde hat Wohnungen angemietet. Wir sind derzeit dabei, die Wohnungen in Schuss zu bringen. Es sind verschiedene Renovierungsarbeiten zu machen, teilweise zu streichen, teilweise den Teppichboden oder den Boden rauszureißen. Und sobald die Wohnungen fertig sind, werden die Personen schnellstmöglich in eigene Wohnungen untergebracht. Es wird kurzfristig eine 20-Stunden-Kraft eingestellt. Die Vorstellungsgespräche haben schon stattgefunden. Der Samtgemeindeausschuss muss die Person genehmigen und dann geht es sehr, sehr schnell. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern Morgen zu einem Einsatz in die Henriettenstraße gerufen worden. Ein heiß gelaufener Keilriemen sorgte für eine leichte Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten die Stelle, brauchten aber nur durchlüften und nicht weiter eingreifen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga wird an diesem Wochenende der 26. Spieltag ausgetragen. Am Samstag kommt es in Uchte zum Kreisderby. Der SC empfängt den TuS Drakenburg. Die SG Hoya reist zum Schlusslicht Mörsen-Scharrendorf. Beide Spiele beginnen um 16 Uhr. Um 17 Uhr spielt der SVBE Steimke gegen den BSV Rheden. Der Tabellenführer kassierte am Dienstagabend in Drakenburg die erste Pleite 2016 und will nun zurück in die Erfolgsspur. Die restlichen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen. Landesbergen empfängt dabei Heiligenfelde, Maglohe spielt gegen Neunkirchen, Bassum gegen Diepholz und Stur trifft auf Sudweye. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.